Erster, hört zu, ihr Nachkommen Jakobs, die ihr den Namen Israels tragt, obwohl ihr Gott nicht mit einem aufrichtigen Herzen dient. Zweiter, ihr nennt euch zwar Bürger der heiligen Stadt und behauptet, euch auf den Gott Israels zu verlassen, dessen Name der Herr der Herrscharen ist. Dritter, ich habe euch schon vor langer Zeit angekündigt, was geschehen würde, und habe diese Worte dann plötzlich in die Tat umgesetzt. Vierter, ich tat dies, weil ich wusste, wie starrsinnig ihr seid und dass ihr euren harten Willen niemals beugen wolltet. Fünfter, damit ihr nicht behaupten konntet, eure Götzen hätten dies getan, habe ich euch die Ereignisse schon lange vorher mitgeteilt. Sechster, ihr habt alles gehört und gesehen, deshalb solltet ihr es auch zugeben, während ich euch jetzt völlig neue und verborgene Dinge zeige. Siebter, diese Dinge geschehen erst jetzt und nicht schon früher, damit ihr nicht sagen könnt, dass ihr sie bereits gewusst hättet. Achter, ihr hattet vorher keine Ahnung davon, weil ich genau wusste, dass ihr von Geburt an unzuverlässig und ungehorsam seid. Neunter, um meinen eigenen Ruf zu wahren, halte ich meinen Zorn zurück und vernichte euch nicht, obwohl ihr es verdient hättet. Zehnter, ich habe euch zwar geprüft, aber nicht wie wertvolles Silber, sondern ich habe euch im Ofen des Elends geläutert. Elfter, ich handle nur um meinetwillen, damit mein Name nicht entehrt wird, denn ich werde meinen Ruhm keinem anderen Gott überlassen. Zwölfter, hört mir zu, Volk Jakob, denn ich bin derjenige, der euch gerufen hat und der sowohl der Erste als auch der Letzte ist. Dreizehnter, meine Hand hat das Fundament der Erde gelegt und den Himmel ausgespannt, und wenn ich sie rufe, stehen sie gemeinsam bereit. Vierzehnter, versammelt euch alle und hört zu, denn keiner eurer Götter hat vorhergesagt, dass derjenige, den der Herr liebt, seinen Willen an Babylon und den Chaldäern ausführen wird. Fünfzehnter, ich selbst habe ihn gerufen und ihn hierher geführt, damit sein Weg erfolgreich sein wird. Sechzehnter, kommt näher und hört gut zu, denn ich habe von Anfang an offen gesprochen und war bei jedem Ereignis persönlich anwesend. Siebzehnter, der Herr, der euch rettet, sagt, ich bin euer Gott, der euch lehrt, was nützlich ist, und euch auf dem richtigen Weg führt. Achtzehnter, hättest du doch auf meine Gebote geachtet, dann wäre dein Frieden wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie die Wellen des Meeres. Neunzehnter, deine Nachkommen wären so zahlreich wie der Sand am Meer gewesen und ihr Name wäre niemals aus meinem Gedächtnis gelöscht worden. Zwanzigster, verlasst Babylon mit lautem Jubel und verkündet überall auf der Welt, dass der Herr seinen Diener Jakob befreit hat. 21. Sie mussten keinen Durst leiden, als er sie durch die Wüste führte, weil er für sie Wasser aus dem harten Felsen fließen ließ. 22. Der Herr sagt jedoch ganz deutlich, dass es für die Menschen, die Böses tun, niemals einen wahren Frieden geben wird.